Gedanken hin, Gedanken her. Ich denke da eher an Datenverkehr. Wie 100-mal Frühling und verrückt nach Meer im März. Wenn all die kleinen Blümchen sprießen, wünsche ich mir einen Weckruf. Küssen, aber wild und zügellos. Da schaust du wie ein Kamel mit einer Mandoline zwischen den Hügeln, bereit im Wüstensand die Zauberformeln zu singen, unberührt. Und mit plötzlichem Erscheinen des Wassers, gleich einem Wal aus dem Wasser schießend oder wie ein Lachs auf Spur, der punktgenau dort landet. Schnapp, schnapp, Atmung.